Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt. Just today I woke up to OpenAI having released a new model that can generate photorealistic video. Ich bin aufgewacht und erfahre, dass OpenAI eine neue Software veröffentlicht hat. Which opens up new possibilities for disinformation actors. Damit können sie fotorealistische Videos künstlich herstellen. It's a big unknown where und das öffnet den Leuten, die Desinformationen erzeugen, völlig neue Möglichkeiten. Das ist eine große Unbekannte. Aber wenn die Akteure mit dieser Technologie weiter experimentieren, werden sie unerwartete und von uns schwer vorhersehbare Effekte erzielen. Schritt für Schritt nähern wir uns einer Diktatur. We are not there yet. Klar, wir sind noch nicht dort. Of course, we are not in Turkey, so we will be not in jail. Und natürlich sind wir nicht also in der Türkei. Wir werden nicht inhaftiert. They were saying that neulich wurden wir im ungarischen Fernsehen als Verräter beschimpft. Times, und bekanntlich werden in Kriegszeiten Verräter liquidiert. And of course, we can say that that was a joke. Natürlich können wir sagen, das war nur ein Witz. Aber man weiß ja nie, wann das eine direkte Botschaft ist. A message to me. Demontage der Demokratie. Doku über Viktor Orbáns Propaganda und Ungarns milliardenschwere Meinungsmacher. Von Peter Kreisler. Der Nachtzug Berlin-Budapest rattert durch die Nacht. Hin und wieder erscheinen in der Ferne Laternen, vereinzelte Felder, verlassene Landschaften. Einsame Inseln gelben Lichtes. Es regnet. Jemand muss in Kriegszeiten diese Verräter exekutieren. Wir sind jetzt im Krieg. So drohte kürzlich ein ungarischer TV-Moderator im Staatsfernsehen dem kritischen Journalisten Lukács Csaba. We are going step by step closer to a dictatorship. Der Regen schlägt gegen das Abteilfenster. Seitdem Viktor Orbán bei der Parlamentswahl 2010 eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit erzielte, kann man den stetigen Demokratieabbau in Ungarn beobachten. Seitdem nutzt Orbáns Fidesz-Partei ihre Macht zur Demontage von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Nach seiner Wahl änderte Viktor Orbán mit dieser Zweidrittelmehrheit die Verfassung, besetzte 5 Fidesz-nahe Verfassungsrichter und schaffte den obersten Gerichtshof ab. Bei seiner Wiederwahl 2014 bekam Viktor Orbáns Fidesz 44,7% der Stimmen. Das war ein Verlust von rund 8%. Im Parlament allerdings bekam seine Partei dann 133 von 199 Sitzen. Und das ist eine Zweidrittelmehrheit. Im Verlauf seiner Regierungszeit gestaltete Viktor Orbán das Gesetzgebungsverfahren so autoritär um, dass Ungarn sich bereits von einem Verfassungsstaat in eine Autokratie wandelte. They made a very professional propaganda machinery. Bereits 2011 schaltete Viktor Orbán die Medien mit einem neuen Mediengesetz nahezu gleich. Mehr als 80% der ungarischen Medien sind inzwischen unter staatlicher Kontrolle. Damit hat der ungarische Staat die größte Medienkonzentration in der EU. Es gibt in den Medien kaum noch öffentliche Kritik an der Fidesz-Partei. Obwohl die EU-Institutionen Ungarns Bruch mit der Rechtsstaatlichkeit nicht länger akzeptieren und seit Ende 2022 EU-Gelder an Ungarn nicht mehr auszahlten, gelang es Viktor Orbán, die EU in der Ukraine-Frage immer wieder zu erpressen. Ende 2023 gab die EU-Kommission 10 Milliarden Euro an Ungarn frei und löste somit Viktor Orbáns Blockadepolitik gegenüber den Hilfslieferungen an die Ukraine. Erkauft sich so die EU-Kommission die Zustimmung Orbáns? Und wie konnte es geschehen, dass sich Ungarn vor unseren Augen zu einem hybriden Regime, zu einer Scheindemokratie entwickelte? Die Macht Viktor Orbáns konservativer Fidesz-Partei ist so zementiert, dass in Ungarn die Parlamentswahl von der Opposition kaum zu gewinnen ist, sagt Lukács Csaba. Bereits 2014 kündigte Viktor Orbán in einer Rede das Ende der liberalen Demokratie an. Ich will wissen, wie Viktor Orbán vorgeht und wie er versucht, die Debatten in Europa vor der Europawahl zu beeinflussen. Seit einem Jahr recherchiere ich zum System Orbán in Ungarn und in der Europäischen Union. Budapest empfängt mich weltoffen. Die Cafés sind voll, die Menschen lesen Zeitungen und genießen die ersten milden Sonnenstrahlen des Frühlings. Ich trinke einen Espresso. Gegenüber kleistert ein Mann auf eine Litfaßsäule ein Plakat. Darauf zu sehen ist eine große fallende Bombe und der Satz: Die Sanktionen von Brüssel ruinieren uns. Auf der anderen Seite der Donau treffe ich Márton Sagadinoc. Der junge Journalist beobachtet und analysiert seit vielen Monaten, wie sich die Stiftungs- und Medienstrukturen des ungarischen Staates entwickelt haben. Er hinterfragt die Finanzierung der Stiftungen und Thinktanks. Um an die sensiblen und wichtigen Informationen und Belege zu gelangen, muss er die ungarische Regierung über das Informationsfreiheitsgesetz, das europaweit, also auch für Ungarn gilt, anfragen. Notch berichtet über die Skandale der Regierung im unabhängigen Online-Medium Atlacho. Übersetzt heißt Atlacho Transparenz. Seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sind die Preise in Ungarn stark gestiegen. Schuld daran würden allerdings nicht der Krieg, sondern die EU-Sanktionen sein, sagt die Fidesz-Regierung. Nach Ansicht von Orbáns Regierungspartei ist allein Brüssel für die Rezession in Ungarn verantwortlich. Márton findet das Plakat mit der Bombe zynisch. Wenige hundert Kilometer entfernt töten Bomben ukrainische Zivilisten, werden Städte dem Erdboden gleichgemacht. Inzwischen kommt viel russische Propaganda sowohl von Ungarn als auch aus Russland über Ungarn nach Europa, so Notch. Verbreitet werden diese auch über das Nachrichtenportal Origo. Ich bin neugierig und will wissen, was aus dem Nachrichtenportal geworden ist. Well, Origo is a pro-government website, which is kind of notorious for their breaking headlines. Origo ist eine regierungsfreundliche Website und bekannt für ihre berüchtigten Schlagzeilen. Márton holt sein Handy aus der Tasche und geht auf die Webseite von Origo. Bis 2014 war Origo politisch unabhängig und regierungskritisch. Auf der Webseite wurden investigative Recherchen und Berichte veröffentlicht. Die Reporter und Journalisten von Origo deckten Skandale in Ungarn auf. Damals war Origo allerdings noch im Besitz der Deutschen Telekom. Seit 2018 gehört Origo zur regierungsnahen Medienstiftung Keshma. Und die Keshma steht für die Mitteleuropäische Presse- und Medienstiftung. Nach Berichten über Korruptionsfälle im Umfeld der Fidesz-Partei drängte die ungarische Regierung die Deutsche Telekom immer wieder, die Origo-Webseite zu verkaufen. Heute ist Origo eines der am meisten besuchten Nachrichtenportale Ungarns. Jeden Tag hat Origo bis zu 1 Million Nutzer. It's a blue website basically, but they have this one line which is in striking pink, and that is where the breaking news comes, and it is always something extra. Auf der blau gestalteten Website würde man immer etwas ganz Besonderes finden, erklärt Márton schmunzelnd und tippt auf seinem Smartphone. I'm reading Origo HU on my cell phone at the moment. Ich lese gerade Origo HU. And I'm looking at it's one breaking line at the moment. Und da sehe ich, dass es im Moment nur eine Nachricht gibt. Here is the extraordinary explanation. Hier findet sich angeblich die Erklärung dafür, warum der ukrainische Präsident Zelensky plötzlich Brillenträger ist. Well, if you click on it, you would learn that according to Russian news sites, Zelensky has various addictions, and that is the reason why he wears glasses. Wenn du hierauf klickst, kannst du die außergewöhnliche Erklärung lesen und du erfährst, warum Zelensky Brillenträger ist. Das soll mit seinen Abhängigkeiten zusammenhängen, sagen jedenfalls russische Nachrichtenseiten. By February he was already unable to read what is written on a pack of tea. Im Februar konnte er nicht mal mehr lesen, was auf der Rückseite eines Teebeutels steht. His sight is now so damaged that he needs to wear glasses. Inzwischen ist seine Sehkraft so beschädigt, dass er eine Brille tragen muss. This is coming from mk.ru. Die russische Domain mk.ru steht für Moskowski Komsomolets, eine regierungsfreundliche Zeitung. Der Herausgeber ist Pavel Gusev. Seit 2022 steht sein Name auf der Sanktionsliste der Europäischen Union. Die hohe Präsenz von Verschwörungstheorien und russischer Propaganda in den ungarischen Medien ist ungewöhnlich, sagt Notch. Wissenschaftliche Studien von Peter Kreko zeigen, inwieweit sich Desinformationen aus Ungarn heraus verbreiten. Peter Kreko ist Psychologe. Seine Dissertation schrieb er über sozialpsychologische Effekte von Verschwörungstheorien. Kreko leitet den Think Tank Political Capital sowie das von der EU geförderte Projekt Hungarian Digital Media Observatory. Zusammen mit seinen Mitarbeitern beobachtet er Desinformationen und deren Wirkungen in Ungarn und aus Ungarn heraus. The top news item at the moment is actually about CPAC. It is a quote from Donald Trump. Die Hauptmeldung auf dem Nachrichtenportal Origo ist eine Nachricht zur CPAC-Konferenz mit einem Zitat von Donald Trump. Who apparently says that Viktor Orbán is a great leader. Der sagt, dass Viktor Orbán ein großer Präsident ist und Donald Trump ihn besuchen wird. Orbán, Viktor, ein neues Visit. Conservative Political Action Conference. Das ist der Name für die Abkürzung CPAC. Die CPAC ist eine jährlich stattfindende politische Konferenz, an der konservative Aktivisten und gewählte Vertreter aus der ganzen Welt teilnehmen. Seit 2022 findet die US-Konferenz nun auch in Ungarn statt. Ich zeige Marton den aufwendig gedrehten Werbefilm der CPAC-Konferenz in Ungarn. We will make America great again. Donald J. Trump. Der Trailer beginnt mit einer Hymne an Donald Trump. Der wendet sich in dem Ausschnitt dann selbst an das ungarische Volk. As you know, we are now engaged in a historic battle with the Marxists, globalists and communists all over the world. Zu sehen ist der Werbefilm auf der Webseite des Veranstalters, der ungarischen Stiftung Center for Fundamental Rights. Hello CPAC Hungary, I want to thank the director of the Center for Fundamental Rights, a fantastic person. Miklo, thank you very much, I appreciate it. Aber warum erwähnt Donald Trump in seiner Grußbotschaft Miklos Santo und das Center for Fundamental Rights so ausdrücklich noch vor Orbán? Marta Notch und ich machen uns auf den Weg. Wir wollen ins Regierungsviertel zum Amtssitz von Viktor Orbán. Dazu nehmen wir die Straßenbahn und fahren entlang der Donau. Die CPAC reiht sich ein in ein wachsendes Ökosystem von 32 Stiftungen und konservativen regierungsnahen Denkfabriken im Gesamtwert von insgesamt 3,5 Milliarden Euro, schreibt die New York Times. Diese in Ungarn ineinandergreifenden Stiftungen, Thinktanks, Medienunternehmen befinden sich in privater Hand. Einige von ihnen kontrollieren sogar öffentliche Parks, ein Kino, verschiedene Konzertsäle sowie ein Internat. Im Executive Board der CPAC befinden sich Fidesz-Politiker. Eine öffentliche und unabhängige Kontrolle ist ausgeschaltet. Viktor Orbán nutzt zur Finanzierung das staatliche Öl- und Energieunternehmen MOL. Trotz des Angriffskrieges der Russen und der Sanktionen bezieht Ungarn weiterhin sein Öl aus Russland. Der Preisvorteil dabei beträgt 30 bis 40 Dollar pro Barrel. Bei diesem Geschäft schossen die Gewinne bei MOL um 61% in die Höhe, berichtet das Ölbranchenblatt Upstream. Allein im Jahr 2022 machte MOL so einen Gewinn von 1,6 Milliarden Euro. Viktor Orbán sorgte dann persönlich dafür, dass die 1,6 Milliarden durch eine Übergewinnsteuer dem ungarischen Staat zuflossen. Das Regierungsviertel liegt auf dem Burgberg. Der Blick von hier ist beeindruckend. Unten schlängelt sich in einem großen Bogen die Donau. Auf der anderen Seite spiegelt sich das Wahrzeichen der Stadt im Wasser, das Parlament. Finanzstarke Stiftungen des Netzwerks haben sich auf dem Burgberg in einer alten Villa versammelt. Einige hundert Meter von Orbáns Machtzentrale entfernt befinden sich die Schaltzentralen eines ideologischen Netzwerkes. Eine Top-Adresse. Wir stehen hier auf dem Schlossberg auf der Buda-Seite von Budapest. Viktor Orbán arbeitet hier in einem ehemaligen Kloster. Es befindet sich ungefähr 100 Meter von uns entfernt. Und das imposante Gebäude dort drüben gehört der Batjani Foundation. Um uns herum werden alte Schlösser und Gebäude aus der Habsburger Zeit wieder aufgebaut und komplett nach alten Plänen rekonstruiert. Einst in den 70er Jahren von den Sozialisten gesprengt, entstehen die Habsburger Prachtbauten neu. Sie sollen an die goldenen Jahre des Großungarischen Reiches erinnern. Die einst königliche Reithalle ist bereits 2021 fertig geworden. Hinter uns wird auf einer Baustelle gerade die Betonverschalung abgenommen. Daneben werden neue, nachempfundene Stuckelemente aus dem 18. Jahrhundert angebracht. Diese imposante Villa ist eine der teuersten Immobilien in Budapest und wurde der Bacheny-Stiftung vor einigen Jahren von der ungarischen Regierung geschenkt. Die Bacheny-Stiftung hat nicht nur diese Immobilie als Spende von der ungarischen Regierung erhalten, sondern auch mehrere Dutzend Milliarden Forint in den letzten Jahren. Was ist die Aufgabe dieser Stiftung? Die Funktion dieser Institution ist es, Staatsgelder an Stiftungen auszureichen, die die Ideologie der Regierung verbreiten. Und dieses Netzwerk umfasst Thinktanks und Zeitungen. Da ist zum Beispiel das Zentrum für Fundamental Rights. Das ist eine juristische Denkfabrik, die jetzt zum zweiten Mal die CPEC Hungary in Budapest organisiert. Der Löwenanteil des Konferenzbudgets stammt von der Bacheny-Stiftung. Sie ist in den vergangenen Jahren das ideologische Zentrum eines Netzwerks geworden. Ich laufe am Ufer der Donau entlang und stehe vor dem hochmodernen Einkaufs- und Kulturzentrum Balna, dem Wal, wie es von den Budapestern genannt wird. Das langgestreckt moderne Gebäude mit seinem blau-weißen Fischschuppenmuster zeichnet die Konturen eines gestrandeten Wals nach. Normalerweise geht man dort einkaufen oder besucht Kulturveranstaltungen, doch heute ist das Gebäude für 2 Tage komplett abgeriegelt. Anlass ist die CPEC Hungary. Unter dem großen Torbogen am Ende des Wales haben sich die Konferenzteilnehmer bereits eingefunden. Hunderte warten darauf, hereingelassen zu werden. Auf dem Torbogen über ihnen steht in großen Lettern CPEC Hungary No Vogue Zone. Menschen mit liberalen und offenen Einstellungen sind hier offensichtlich unerwünscht. Überall sind Polizisten und riegeln die Gegend großflächig ab. Ins Gebäude kommt man nur mit einer Akkreditierung. Journalisten der großen internationalen Tageszeitungen wie der New York Times sind nicht zugelassen. Die CPEC Hungary ist das Veranstaltungshighlight der Fidesz-Regierung. Fast alle neurechten Strömungen, die etwas auf sich halten, sind da. Polnische Abtreibungsgegner, US-Republikaner des Trump-Flügels, italienische Profaschisten der Fratelli d'Italia, Abgeordnete vom Rassemblement National aus Frankreich, aber auch die österreichischen Freiheitlichen der FPÖ sind angereist, wie auch Vertreter der Alternative für Deutschland. Außerdem der ehemalige Präsident des deutschen Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen. Er ist als Gastredner eingeladen und nutzt die mediale Aufmerksamkeit als Bühne. Dem Reporterteam der Junge Freiheit gibt er ein Interview. Ich schaue es mir später an. Aufschlussreich. Wir sind keine Minderheit, wir sind nicht eine Sekte, die eine bestimmte Irrlehre vertritt. Präsident Orbán hat auch deutlich gemacht, wir, die Konservativen in Europa, sind nicht nur auf dem Vormarsch, wir sind die Mehrheit in den Köpfen der Bevölkerung. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Keuter lässt sich vom Deutschlandkurier interviewen und bestätigt, wie wichtig der AfD es in der heutigen Zeit ist, sich über Ungarn mit den nationalkonservativen Parteien zu vernetzen. Herr Keuter, warum ist so eine Konferenz wie die CPEC hier in Budapest wichtig für die Vernetzung der konservativen Kräfte in Europa? Das ist ein sehr wichtiges Vernetzungstreffen, wo Konservative aus aller Welt zusammenkommen. Ja, die AfD ist natürlich eine konservative Kraft, steht für die konservativen Werte, Familie, Traditionen, Beschränkung von Einwanderung. Da sind wir hier natürlich goldrichtig. Man merkt diesen woken Aufschrei. Das liegt ganz einfach daran, dass man Angst hat, dass die konservative Szene stärker wird, vernetzter und schlagkräftiger. Der Deutschlandkurier unterstützt die AfD und wird seit 2018 von der Consever Communications GmbH herausgegeben. Tätigkeitsfeld: Politik und Unternehmensberatung, politische Kommunikation, politisches Marketing und strategische Kommunikation. Ich glaube, im Moment sind offene Gesellschaften, ist die liberale Demokratie bedroht. Das sagt Roland Freudenstein. Er war Vizepräsident von Globsec, einem slowakischen Think Tank. Freudenstein war Chef des Brüsseler Büros. Das hat mehrere Facetten, aber es ist eine existenzielle Bedrohung. Also es kann auch eine Situation geben, wo es in 20, 25 Jahren keine liberale Demokratie mehr auf diesem Planeten gibt. Das ist ein Szenario, was ich für vorstellbar halte. Jahrzehnte arbeitete er für das Wilfried Martens Center for European Studies, der parteinahen Stiftung der Europäischen Volkspartei, der EVP in Brüssel, zu der auch Orbáns Fidesz bis 2021 gehörte. Seit vielen Jahren verfolgt er die Politik Viktor Orbáns innerhalb der konservativen Parteienfamilie in der EVP. Von daher ist Freudenstein ein interessanter Kronzeuge der Entwicklungen. Ich meine, die Naivität beruht vor allen Dingen darauf, dass das Gesamtbild von dem, was Fidesz und Orbán machen, immer noch nicht richtig erkannt wird von den meisten Leuten. Das beste Beispiel ist die politische Parteienfamilie, in deren Think Tank ich 13 Jahre gearbeitet habe, die EVP, die Europäische Volkspartei, ja, die also bis 2021 immer noch geglaubt hat, sie kann auf Orbán mäßigend einwirken und so schlimm ist er ja gar nicht und ohne ihn geht's ja nicht. Sympathisch kann der Orbán ja auch sein, wenn er nicht gerade aufbrausend ist, wie Freudenstein bestätigt. Naiv? Das ist er keineswegs. Viktor Orbán brach 1999 sein Studium an der Elite-Universität in Oxford ab, um in die ungarische Politik zu gehen. Inzwischen ist er der dienstälteste Regierungschef innerhalb der EU. Freudenstein blickt skeptisch in die Zukunft. Er sieht die liberale Demokratie bedroht. Na, sie wird zunächst mal bedroht von autokratischen Regimen von außen. Das sind Diktaturen, die sehr, sehr viel gelernt haben aus dem Ende des Kommunismus, die sich also zum Ziel gesetzt haben, die Dinge diesmal ein bisschen schlauer zu machen im 21. Jahrhundert, als das vor 40, 50 Jahren der Fall war. Und das sind Länder von Russland über China bis zu Iran, Nordkorea, Venezuela. Das sind alles Facetten von Autokratien, die das gemeinsam haben. Sie lehnen eine offene Gesellschaft ab und sie fühlen sich durch Demokratien bedroht, gar nicht mal in erster Linie wegen der Dinge, die Demokratien tun, sondern wegen den Qualitäten, die demokratische Gesellschaften haben, nämlich, dass der Einzelne zählt, nämlich, dass es freien Diskurs gibt, nämlich, dass Regierungen abgewählt werden können. Ja? Das sind alles Dinge, die Autokraten und Diktatoren von Moskau über Beijing bis Rangoon und Caracas und natürlich Teheran fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Das bringt mich zur zweiten Bedrohung und die kommt natürlich von innen. Kritisch wird es halt dann, wenn die innere und die äußere Bedrohung zusammenwirken. Und ich glaube, das ist teilweise der Fall. Orbán wendet sich auch in der Wirtschaftspolitik nach China. Seit einigen Monaten ist bekannt, dass die chinesische Firma BYD die erste E-Auto-Fabrik in Ungarn bauen wird und CATL für über 7 Milliarden Dollar eine Batterienfabrik errichtet. Zur gleichen Zeit allerdings werden europäische Unternehmen aus Ungarn verdrängt, wie zum Beispiel der österreichische Einzelhändler Spar. Der ungarische Ableger verzeichnete nach Unternehmensangaben im vergangenen Jahr einen Verlust von 50 Millionen Euro, allein weil die Steuer 90 Millionen Euro kostete, so das Handelsblatt. Zunächst mal muss man ja erstmal feststellen, Viktor Orbán bewundert eigentlich die chinesische kommunistische Partei, weil sie seiner Idee von der Zukunft einer Gesellschaft entspricht, jedenfalls eher entspricht als die offene Gesellschaft und die liberale Demokratie. So, also ist da eine gewisse Bewunderung, das hat er auch ganz offen schon in Reden gesagt, seit 2014, weil China als Erfolgsmodell gesehen wird von ihm und auch als ein System, was Zukunft hat, im Gegensatz zur liberalen Demokratie, die für ihn zur Vergangenheit gehört. Ja? So, also da ist zunächst mal eine Affinität. Und dann schaut sich natürlich Fidesz und Viktor Orbán genau an, mit welchen Methoden die chinesische kommunistische Partei arbeitet. In Medien, in Universitäten, in der Verankerung einer einzigen Partei als der entscheidenden Machtstruktur, wo dann letzten Endes die Bürger sich entscheiden müssen, mache ich mit oder bleibe ich unbedeutend? Aber warum wird Ungarn so als Erfolgsmodell von den neuen Rechten wie der AfD gefeiert? Die AfD-Bundessprecherin Mariana Harder-Kühnel über die Beziehungen zwischen dem Fidesz und der AfD in einem Interview in der Budapester Zeitung. Politisch sprechen wir die gleiche Sprache. Die AfD steht ebenso wie der Fidesz für ein Europa souveräner Nationalstaaten und lehnt deshalb die Abgabe weiterer Kompetenzen der Mitgliedstaaten an die Europäische Union kategorisch ab. Beim Fidesz und der AfD bestehen bei vielen wichtigen Themen große Schnittmengen, wie restriktive Zuwanderungs- und Asylpolitik. Darüber sollten wir reden. Deshalb habe ich ihm ein Gesprächsangebot unterbreitet. Orbán gelingt es darüber hinaus, seine Themen in Europa zu platzieren. Auch dafür bewundern ihn die Rechtspopulisten Europas. Aber wie gelingt das, will ich von Freudenstein wissen. Dieses System jetzt wiederum hat eine ganz wichtige Komponente. Das ist so ein intellektuelles Hinterland, wie ich das bezeichnen würde. Das heißt, wir reden hier nicht über die Partei Fidesz, sondern wir reden über Thinktanks und Stiftungen und Vereine und Assoziationen und natürlich Universitäten, die mehr oder weniger kontrolliert werden von Fidesz, aber rechtlich unabhängig sind erstmal. Und natürlich auch finanziert werden von der Regierung. Und da sind natürlich dann auch viele willige Nicht-Ungarn, die da mitmachen und teilweise sehr schönes Geld verdienen und schöne Häuschen mit Donaublick kriegen und so. Dieses intellektuelle Hinterland verschafft Fidesz und Viktor Orbán einen Einfluss auf Debatten und einen politischen Einfluss letzten Endes, der weit über das hinausgeht, was jetzt Ungarn als Land von weniger als 10 Millionen Menschen eigentlich hätte in der Europäischen Union und im europäischen politischen Diskurs. Und das führt natürlich dazu, dass deutsche Politiker, zum Beispiel aus der AfD, sich ganz genau angucken, wie kann man Politik so machen. Und da sind die Methoden, die hier in Ungarn entwickelt wurden, sehr, sehr beliebt. Ne? Wir haben das auch in Mitteleuropa übrigens. Also Andrej Babiš aus Tschechien macht jetzt angeblich Kommunikationskurse in Ungarn. Ja? Babiš wird hier trainiert. So funktioniert das. Janez Janša in Slowenien ist ein anderes Beispiel. Und die Modelle werden exportiert. Das läuft darüber, dass zum Beispiel Medien aufgekauft werden. Slowenische Medien werden von staatsnahen ungarischen Stiftungen Kesma aufgekauft. So, das fängt damit an. Dann kommen die Social-Media-Leute aus diesen Parteien. Die machen teilweise Kurse in den USA bei MAGA-Republikanern, aber die gehen auch nach Ungarn. Unis werden gekauft, Thinktanks gegründet und Geheimdienste arbeiten zusammen. Wo immer Orbán eine Chance wittert, treibt er seinen Transformationsprozess gegen die liberale Demokratie voran. Dabei geht er strategisch sehr geschickt vor. Er schließt Zweckbündnisse. Dann gibt es da auch eine geheimdienstliche Zusammenarbeit, wenn die entsprechende Partei in der Regierung ist. Ne? Und da gibt es also alle möglichen Kanäle, auf denen ungarische Modelle kopiert werden von politischen Parteien in Mitteleuropa und wo eben auch dann darüber natürlich ungarischer staatlicher Einfluss ausgeübt wird. Serbien ist ein anderes Beispiel, wo es konkrete Verbindungen zwischen den Eliten gibt, wo es eine außenpolitische Konvergenz gibt, wenn es um Russland geht. Und ich meine, es ist kein Zufall, dass Orbán so vehement argumentiert für eine schnelle Erweiterung der EU Richtung Westbalkan, weil nun mal die Autokratien, die da entstanden sind, eigentlich eine willkommene Verstärkung wären innerhalb des Europäischen Rates. Ne? Das ist ja klar. Wir gehen jetzt zur Zentrale des MCC. Das Matthias Corvinus Kollegium ist eine Art höhere Bildungseinrichtung. Gemeinsam mit Marton gehen wir durch den Villendistrikt in Budapest. Das Matthias Corvinus Kollegium, kurz MCC, ist mir aufgefallen, weil es 2021 mit Milliardenbeträgen vom ungarischen Staat beschenkt wurde. Geht es hier um Geldwäsche, Korruption oder einfach nur um eine sehr, sehr gut ausgestattete Bildungseinrichtung? Follow the money, also folge dem Geld, denke ich. Das waren Milliarden von Euro. Das ist die größte Staatsspende Ungarns. Was das MCC eigentlich genau ist, sei so noch gar nicht klar, erzählt mir Marton Notch. Eine Bildungseinrichtung, eine Uni oder eine neurechte Denkfabrik? Oder doch eine wirkmächtige rechtspopulistische Propagandamaschine, wie Kritiker warnen? 2021 investierte die Fidesz-Partei sehr viel Geld in das Matthias Corvinus Kollegium und plante strategisch, die Bildungseinrichtung weiterzuentwickeln. Donations of various stocks in Das MCC wurde mit Aktienpaketen von zwei großen ungarischen Unternehmen aus dem Energie- und Pharmasektor beschenkt. Darüber hinaus wurden dem MCC verschiedene Immobilien in Ungarn und im Ausland überschrieben. Besonders in Anrainerstaaten, also in Gegenden, wo viele ungarische Minderheiten leben. Die staatliche Schenkung an das Matthias Corvinus Kollegium übersteigt das ungarische Hochschulbudget. Ans Licht der Öffentlichkeit geholt hat diese Information das ungarische Rechercheportal K-Monitor. Einst von ungarischen Bürgern gegründet, weil sie glaubten, dass die Korruption alle Teile der Gesellschaft durchziehen würde, führten die Rechercheergebnisse und Veröffentlichungen von K-Monitor zu vielen Klagen und Gerichtsprozessen gegen die ungarische Regierung. So fand K-Monitor heraus, dass die regierungsnahen Stiftungen und Think-Tank-Netzwerke insgesamt 3,5 Milliarden Euro vom Staat bekamen. Das Matthias Corvinus Kollegium allein erhielt den größten Anteil, einen Wert von 1,5 Milliarden Euro. Wir stehen vor dem sogenannten Headquarter. Das ist die Zentrale der ungarischen Kaderschmiede, wie das Matthias Corvinus Kollegium auch noch genannt wird. Der unscheinbare Bau überrascht mich. Ein weißer Plattenbau aus der sozialistischen Ära, 7 Stockwerke hoch ragt er in den blauen Himmel. Aber man darf sich vom schlichten äußeren Eindruck nicht täuschen lassen, meint Marton. What is so strange about? Ich frage Marton, was denn an der Finanzierung der Hochschule so ungewöhnlich sei. Das Ungewöhnliche daran ist, dass das MCC eine neue ungarische Elite züchtet. Es ist eine Kaderschmiede. Es handelt sich hier nicht um eine simple normale Hochschule, die unterrichtet und an den Studenten ein Universitätsdiplom aushändigt. Im MCC gibt es so eine Art Extracurriculum. Dort werden ungarische Führungskräfte herangebildet, die dann genau den politischen Ausprägungen der Fidesz-Partei entsprechen. Dort werden besonders talentierte und ehrgeizige junge Ungarinnen für die Regierungspartei Fidesz angelockt. Die New York Times kritisierte bereits 2021 in einem Artikel, dass unter solchen Umständen ein Staat im Staate, ein Schattenstaat, ein Deep State entsteht. Bernadette Zehl, eine Abgeordnete der ungarischen Opposition, kritisierte, dass Viktor Orbán für sich und seine Verbündeten eine Art Versicherungspolice schafft. Und das genau für den Fall des Machtverlustes. Öffentliche Gelder werden an einen ideologisch geprägten Kreis weitergeleitet. Die Regierung tut so, als ob sie etwas Gutes tut, schrieb Frau Zehl. Aber in Wirklichkeit hintergeht sie die Gesellschaft. Die MCC-Stiftung ist rechtlich so konstruiert, dass sie nie mehr von staatlicher Seite geändert werden kann. Beim MCC handelt es sich nicht um eine normale Hochschule. Die einzige Person, die den Vorstand des Executive Board leitet, heißt Balázs Orbán. Es steht in der Satzung der Stiftung, dass der ungarische Staat sich selbst von allen Rechten freistellt und alle Rechte dem Aufsichtsrat überträgt. Das bedeutet, dass Balázs Orbán so lange Exekutivvorsitzender der MCC bleiben kann, wie er will. Also auch bis zu seinem Lebensende. Und das ebenso, falls sich die ungarische Regierung jemals ändern sollte und die Opposition an die Macht kommen würde. Balázs Orbán ist als Kabinettschef der zweitwichtigste Mann im ungarischen Staat. Er gilt als aussichtsreicher Nachfolger von Viktor Orbán. Wichtig aber auch, Balázs Orbán und Viktor Orbán sind nicht verwandt. Balázs Orbán, der Vorsitzende der Trägerstiftung des MCC, darf nach seinem Gusto Milliardenbeträge verwalten. Hier ist ein Staat im Staate installiert worden, ein Machtzentrum Orbáns ohne jegliche demokratische oder öffentliche Kontrolle. Und schon jetzt kann man ablesen, wie die Macht genutzt wird. Ich denke, sie bauen eine Art sicheren Hafen für die rechtspopulistische ideologische Bewegung in Europa. Und Viktor Orbán versucht, diese anzuführen. Kann er Beispiele dafür nennen? Das MCC hat ein Lehrprogramm mit sehr gut dotierten Auslandsstipendien. Leute aus dem Ausland werden bezahlt, um hier zu unterrichten. Akademiker und andere. Der rechtsradikale Blogger aus den USA, Rod Dreher, war hier. Viele der Gastredner wurden einst aus dem normalen universitären Betrieb ausgeschlossen, sagt Notch. Bei ihnen handelt es sich eher um rechte Influencer und Blogger. Rod Dreher ist so eine laute Stimme im Kulturkrieg gegen die moderne liberale Demokratie. Der Amerikaner bezeichnet den Westen als ein sanftes, aber totalitäres Regime, dem sich alle unterordnen müssen. Dreher war 12 Jahre lang Chefredakteur von The American Conservative. Heute lebt er in Budapest. So he's a right-wing blogger and he got invited by the MCC. Yeah? Ja, für ein Lehrstipendium. For a fellowship. He was to teach. But also John Loughlin. Auch John Loughlin. Er war Brite und wurde in Großbritannien bei seiner Einreise festgenommen und wegen Spionageverdachts für Russland vom englischen Geheimdienst verhört. John Loughlin hielt bei Matthias Corvinus Kollegium in Budapest Vorlesung. Loughlin arbeitet seit Jahrzehnten für russische Interessen. Loughlin war Co-Direktor des von Putin in Moskau gegründeten Institut für Demokratie und Zusammenarbeit. Loughlin leitet jetzt in den Niederlanden die internationale Sektion einer rechtsextremen Partei mit dem Namen Forum for Democracy. Im Vorfeld der Europawahl vertritt sie pro-russische Positionen und kooperiert mit der AfD. Auch der AfD-Abgeordnete und EU-Kandidat Büstron steht unter Verdacht, Geld aus Russland bekommen zu haben. Warum aber steht nun jemand, der so ganz offen russische Interessen vertritt, auf der MCC-Gehaltsliste? Das Entscheidende bei John Loughlin ist, er ist ein Akteur, der vermutlich für Russland spioniert hat. Und er macht aus seiner Tätigkeit auch kein Geheimnis. Da ist er ganz offen. Loughlin ist Mitarbeiter einer rechtsextremen Partei. Und er war in verschiedenen Nichtregierungsorganisationen tätig, die ganz klar eine russische geopolitische Weltanschauung vertreten und so russische Vorstellungen propagieren. Ich google Loughlin auf meinem Handy und finde eine Webseite. Forum for Democracy International, ein niederländischer Think Tank, der von dem Extremrechten Thierry Baudet gegründet wurde. John Loughlin hat beim Forum for Democracy eine eigene Webseite, macht viele Sendungen für Baudet. Ich entdecke einige Autoren auf der Webseite, darunter auch Büstron, Platz 2 auf der Europaliste der AfD. Ich suche weiter und finde einen Gastbeitrag von dem AfD-Abgeordneten Büstron. Der Titel: The Voice of Europe Affair is an Election Maneuver. Der Vorwurf, dass der AfD-Abgeordnete Büstron Geld aus Russland bekommen haben soll, sei ein Wahlmanöver. Und er schreibt: Jeder, der sich auf die Seite Russlands stellen würde, würde in dieser Kampagne diffamiert. Schon interessant, wie der Kreml-Versteher John Loughlin dem in die Kritik geratenen Bundestagsgesandten Büstron eine Plattform bietet. Die Generalstaatsanwaltschaft München hat Vorermittlungen gegen Büstron wegen Bestechlichkeit von Amtsträgern eingeleitet. Ich sitze im Nachtzug, fahre nach Rom. Die Extremrechte will Europa verändern, will sich zusammenschließen und sucht dafür auch die Unterstützung in Russland. Bereits 2017 wurde das bekannt, als ein Mitarbeiter der rechtspopulistischen Lega in Moskau bei einem Geheimtreffen aufgenommen wurde. Ich will wissen, wie weit haben sich andere populistische Parteien in Europa von Orbáns Kampf gegen die liberale Demokratie inspirieren lassen. Viktor Orbán pflegt ein besonders enges politisches Verhältnis zur italienischen Premierministerin und Neofaschistin Giorgia Meloni. In Italien besteht seit dem 20. Oktober 2022 eine rechtsextreme Koalition aus Postfaschisten der Lega sowie der rechtskonservativen Forza Italia. Giorgia Meloni will nach Vorbild Orbáns noch vor der Europawahl die Verfassung ändern. Ist das Giorgia Melonis schleichender Weg in einen autoritären Staat? Die Redaktionsräume von Domani, auf Deutsch der Morgen, sind nur einige hundert Meter von Roms Bahnhof Termini entfernt. Hallo, es ist Peter Kreisler. Hi. Hi. So, this is Domani Solution. Ich bin mit Francesca De Benedetti verabredet, einer jungen italienischen Journalistin, die schon lange zu neurechten Netzwerken recherchiert. Hi, everybody. Ich frage bei unserem Gang durch die Domani-Redaktion, wie sich denn die Stimmung im Land seit der Wahl Melonis 2022 verändert hat. A member of Brothers of Italy started attacking Peppa Pig because in this cartoon there were queer families. Fratelli d'Italia attackierte den Zeichentrickfilm Schweinchen Peppa, wegen einer Queer-Familie, die da gezeigt wurde. This was the first concrete sign that they were using the same propaganda tactics than Orban in Italy too. Da wussten wir, die Neofaschisten nutzen die gleichen Propagandataktiken wie Viktor Orban. Gleich als Meloni dann an die Macht kam, attackierten sie Paare der LGBTQ-Community ganz direkt. Denn sie sprachen gleichgeschlechtlichen Paaren mit Kindern das Familienrecht ab. Wenn grundlegende Rechte von Gruppen in einer Gesellschaft missachtet werden, sind das beunruhigende Signale. Und diese Signale nehmen zu. Das dort ist der Ort, wo die Polizei hereinkam, um in unserer Redaktion Beweise zu sichern. Giovanni ist der Autor des Artikels. Gleich hier ist sein Büro. Es war Freitag, der 3. März 2023, als Besuch kam. Unerwartet. Es handelte sich hier um eine gezielte Machtdemonstration des Staates. Denn Giovanni Tizian, einer der beiden Autoren, ist nicht irgendjemand. Dass gerade er ins Visier der Regierung geriet, war also kein Zufall. Maßgeblich waren Tizians journalistische Arbeiten im Jahr 2018 am Sturz von Salvini als Innenminister beteiligt. Und nun? Matteo Salvini ist wieder Minister und stellvertretender Ministerpräsident und damit Teil der italienischen Regierung. Giovanni Tizian, geboren 1982 in Kalabrien. Erst studierte er Kriminologie an der Universität Bologna und dann arbeitete er lange als investigativer Journalist für das Wochenmagazin L'Espresso. Und nun ist er bei der Tageszeitung Domani. Welche Rolle Russland bei der Unterstützung von populistischen Bewegungen in Europa spielt, beobachtet er schon lange. Der Metropolskandal war in den letzten zwei Jahrzehnten wohl einer der größten Italiens. Auch weil es sich dabei um eine gezielte Einmischung eines fremden Staates, in diesem Fall war es Russland, in die italienische, aber auch in die europäische Politik handelte. Wir waren damals im Hotel Metropol dabei. Wir hatten alles dokumentiert und konnten auch eine Tonaufnahme dieser Geschäftsbesprechung aufnehmen. Giovanni Tizian spielt mir die Aufnahme aus dem Hotel Metropol vor. Von Allianzen ist dort die Rede. Von der AfD in Deutschland, von Marine Le Pen in Frankreich, von den Freiheitlichen in Österreich und von Orbans Fidesz-Partei. Das seien Parteien, die alle pro Russland sind. Er war dabei, den Dieseldeal abzuschließen, der eine versteckte Finanzierung der Lega-Partei beinhaltet hätte. Diese Gelder sollten dann später bei den Europawahlen 2019 eingesetzt werden. Bei dem Treffen ging es um 65 Millionen Dollar. Anwesend waren 6 Männer, 3 Italiener, 3 Russen. Es wurde Englisch gesprochen und die große Frage war: Wie lässt sich die Lega vor den Europawahlen 2019 mit russischem Geld finanzieren, und zwar ohne, dass es auffliegt? Die Antwort war: aus einem Geschäft mit Öl. Und so schlugen die Russen vor, dass sie dem italienischen Energiekonzern Eni 3 Millionen Tonnen Erdöl für einen Gegenwert von 1,5 Milliarden Dollar verkaufen könnten, wovon sich 4% als Kommission abzweigen ließen, die dann auf obskuren, dunklen Umwegen zur Lega gelangen sollten. Der Metropolskandal führte zu Italiens Regierungskrise und Salvini löste sie aus. Heute könnte man den Eindruck gewinnen, dass nichts geschehen sei, denn trotz des großen Skandals einer russischen Unterwanderung, trotz des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zeigt sich, dass Salvini seine Russland-Beziehungen nie gekappt hat. Wir haben ihn neulich bei geheimen Treffen in der russischen Botschaft in Rom entdeckt. Und es zeigt sich, dass er immer noch diese privilegierten Einkünfte aus dieser Welt hat. Selbst den Geheimdiensten gelingt es nicht, den Fluss der finanziellen Zuwendungen aufzudecken. Aber was bedeutet das für die anstehende Europawahl? Glaubt Giovanni Tizian, dass es Einmischungsversuche am 9. Juni geben wird? Einige Geheimdienste, insbesondere der amerikanische, warnen bereits jetzt verschiedene europäische Länder, darunter auch Italien, vor Einmischungsversuchen in die bevorstehende Europawahl. Ich sitze am Tisch mit Francesca De Benedetti, habe meine Dokumente auf dem Computer vorbereitet. Ich überfliege die Konferenzprogramme. Bei meiner Vorrecherche bin ich auf eine spannende ungarische Spur gestoßen. Sie führt mich ins Edelhotel Quirinale, in die Via Nazionale 7 nach Rom. Francesca De Benedetti hat ihre Unterlagen dabei. Wir gleichen die Namen ab. I have to give you names. It is the easiest thing. Also ich nenne Ihnen die Namen. Das ist das Einfachste, um Verbindungen herzustellen oder um Netzwerke aufzuzeigen. We have this person whose name is Francesco Giubilei. Wir haben hier Francesco Giubilei. Der war Berater des Kulturministers, bevor er nach einem Skandal zurücktreten musste. Nun leitet er immer noch zwei Denkfabriken, Nazione Futura und Fondazione Tattarella. Sie stehen im engen Kontakt und Austausch mit dem ungarischen Matthias Corvinus-Kollegium, dem Danube-Institut sowie dem Collegium Ordo Luris aus Polen. Dort war Raffaele Fitto. Er ist Minister für EU-Angelegenheiten und saß dort auf der Bühne mit Ungarns Kabinettschef Balázs Orbán und einer Reihe von extremen Rechten. Also sie pflegen fleißig und regelmäßig ihre Kontakte, Netzwerken sozusagen, und unterstützen sich so über nationale Grenzen hinaus in ihren Taktiken, um ihre Ideologie zu verbreiten. Zwischen Italien und Ungarn herrscht ein reger Austausch der rechten politischen Stiftungen. Viktor Orbán nutzt die finanziell gut ausgestatteten Stiftungen, um seine politischen Bündnisse zu festigen. Seine Methoden, wie er die Verfassung in Ungarn in seinem Sinne umgestaltet, hat Giorgia Meloni inspiriert. Auch sie versucht gerade mit einer Verfassungsänderung durch die Stärkung des Mehrheitswahlrechts ihre Macht auszubauen. 1,5 Milliarden, das ist eine Menge Geld. Und insgesamt sind es ja 3,5 Milliarden Euro. Selbst wenn nur ein Bruchteil dieser Summe eingesetzt werden würde, um die Meinungsbildung zu manipulieren, wäre das eine große Gefahr. Of course it's a huge risk. Das ist Rolf Rettheim, der von einer riesigen Gefahr spricht. Ich treffe ihn in der Lobby eines Berliner Hotels. Rettheim ist Brite. Bis vor kurzem arbeitete er noch für die NATO in der Abteilung Stratcom, was sich mit strategischer Kommunikation übersetzen lässt. Bei der NATO war er verantwortlich für den modernen Informationskrieg. Das heißt, digitale Desinformationen aus autokratischen Staaten, die unsere Demokratie unterwandern wollen, abzuwehren. Vor einigen Monaten spielte ein Deepfake bei der Wahl in der Slowakei eine wichtige Rolle. Einem Oppositionspolitiker wurden Lügen mithilfe von künstlicher Intelligenz in den Mund gelegt und das Video wurde kurz vor der Wahl in den sozialen Medien ausgespielt. In the Slovak case, there was a fake video released about one of the candidates. In diesem slowakischen Fall wurde kurz vor der Wahl ein gefälschtes Video über einen der Kandidaten veröffentlicht. It was taken out as an ad on social media platforms, which is arguably a violation of election law. Dieses Deepfake wurde als politische Werbeanzeige auf den Social Media Plattformen geschaltet und wurde von den Plattformen nicht erkannt. Plattformen wie Facebook reagierten erst, als sie von unabhängigen Faktenprüfern darauf aufmerksam gemacht wurden. And all of this released to smear an opponent immediately before the election. Wer für das durch künstliche Intelligenz gefälschte Wahlwerbevideo gezahlt hat, ist bisher ungeklärt. Die rechtsradikale Partei, die das Video verbreitet hat, steht Russland nahe. Der Oppositionspolitiker Akos Shotasi, Tierarzt und parteiloser Abgeordneter im ungarischen Parlament. Orbán gibt sehr viel Geld für die extreme Parteien in ganz Europa und versucht auf viele Weise die europäische politische Situation zu verändern. Ich rede schon sehr lange darüber, dass das ungarische politische System ein infektiöses politisches System ist. Und dieses politische System ist mit der europäischen Subventionen unterstützt und mit europäischen Geldern gefüttert. In Europa muss man verstehen, dass dieses Geld hilft Ungarn nicht. Dieses Geld schädet Ungarn, aber es ist auch für Europa gefährlich. Hotagi erlebt in seinem parlamentarischen Alltag, wie weit sich Ungarn von demokratischen Normen entfernt hat. Und wenn wir hier in der Opposition gegen die ungarische Regierung kämpfen, für die ungarische Demokratie kämpfen, dann kämpfen wir auch für Europa und für die europäische Demokratie. Nicht gegen Populismus, sondern wir kämpfen gegen Faschismus. Anfang April. Ich bin wieder in Budapest, stehe auf dem Heldenplatz. Überall im Land regt sich Widerstand, Proteste in der Hauptstadt. Die Polizei spricht von einer 250.000 Teilnehmer in Budapest. Die Demonstranten fordern den Rücktritt Viktor Orbáns, sehen die Demokratie in Gefahr und sind nicht mehr bereit, das hinzunehmen. Jetzt ist die Zeit. Jetzt, rufen sie und begrüßen mit lautem Beifall Peter Modior, der zu ihnen spricht und Viktor Orbán herausfordert. Bis vor kurzem war der 43-jährige Jurist ein bürgerlich-konservativer aus den Reihen von Orbáns Fidesz-Partei. Doch im Februar erlangt Peter Modior große Bekanntheit, als er Details über das Innenleben der Regierung enthüllt und Orbáns Ungarn einen Mafiastaat nennt und Beweise dafür vorlegt. Doch viele zweifeln, ob der ehemalige Fidesz-Politiker der Richtige ist, um Ungarns Demokratie zu retten. In den deutschen Medien wird darüber kaum berichtet. Wir schreiben April 2024. Bis zur Europawahl sind es noch gute 8 Wochen. Demontage der Demokratie. Doku über Viktor Orbáns Propaganda und Ungarns milliardenschwere Meinungsmacher. Von Peter Kreisler. Es sprachen Henning Nören, Nils Bormann, Nils André Brünnig, Orlando Tschuck und Nina Weniger. Ton André Lühr. Technik Steffen Brosig. Regieassistenz Dagmar Palowski. Redaktion Ulf Köhler. Regie Nikolai von Koslowski. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2024.